Spuren ins Nichts. Es ist Spätherbst geworden und nicht nur wir werden immer nervöser, offenbar auch unsere Quelle. Frage John Doe: Ist der Plan, immer noch im Frühjahr damit herauszugehen? Das ist entsetzlich lange hin. Antwort Süddeutsche Zeitung: Stimmt schon, aber es sind auch entsetzlich viele Daten. Und wenn wir es überstürzen, vergrößern wir die Gefahr, dass wir Fehler machen. John Doe: Klar, ich hasse nur die Idee, so lange zu warten. John Doe: Warum nicht ein wenig früher, Februar? SZ: Wir haben nur einen Schuss und alles muss sitzen. Jede Geschichte ist für sich wahnsinnig kompliziert. Russland, Island, Siemens, die Banken. SZ: Und selbst wenn wir früher könnten, wir würden Partner verlieren und damit an Wirkung. John Doe: Ich wünschte, das Projekt wäre flexibler. SZ: Wir auch. Aber so ist es nicht und wir sind schon so weit gekommen. Alle paar Tage versammelt sich unsere kleine SZ-Mannschaft in unserem War Room vor der Wand mit den inzwischen im Herbst 2015 fast 60 Spuren zu den Staatschefs, um die neuen Funde zu besprechen. Weit oben auf der Liste steht die Spur zu den Kirchners, also zu den beiden ehemaligen Staatschefs Argentiniens, den Eheleuten Nestor und Christina Kirchner. Tatsächlich waren die Unterlagen zu diesem Fall die ersten, die wir überhaupt genauer angesehen haben. Inzwischen liegen uns die Dokumente zu fast allen dieser Firmen vor. Und um es kurz zu machen, den schlagenden Beweis für eine Verbindung zu den Kirchners, die sogenannte Smoking Gun, haben wir nicht gefunden. Auch unsere argentinischen Kollegen von La Nación waren von der Aussicht begeistert, geheime Geschäfte ihrer damaligen Präsidentin offenzulegen. Aber auch sie konnten bei ihren Nachforschungen keine Belege für Illegales finden oder für Bezüge zum Präsidentenehepaar. Mittlerweile sind wir uns sicher, ein Großteil dieser 123 Firmen hat mit dem argentinischen Fall nur insofern zu tun, als dass bei ihnen dieselben internen MOSFON-Firmen als Scheindirektoren agieren, wie bei den wenigen Firmen, die womöglich wirklich Kirchner-Vertrauten zuzurechnen sind. Es scheint so, als träfe zumindest auf den Großteil der Firmen zu, was uns Mossack Fonseca auf Anfrage im Februar 2015 dazu gesagt hatte, nämlich, dass sie nichts mit dem Fall NML gegen Argentinien zu tun haben. Aber wer auch immer die Struktur hinter diesen übrigen Briefkastenfirmen etabliert hat, er hat es gut gemacht. Wir stoßen auf 3, 4 oder vielleicht sogar noch mehr blickdichte Schichten, mit denen der wahre Eigentümer vor Entdeckung geschützt wird. Die Spuren enden bei anonymen Firmen in der Schweiz und anderswo. Das sind die Grenzen unserer Daten. Was die Kunden Mossack Fonseca verschwiegen haben, haben sie uns verschwiegen. Die Spur führt uns nicht zu den Kirchners, sondern vor eine schwarze Wand. Anmerkung: Kurz vor Redaktionsschluss einigte sich Argentinien offenbar mit NML. Die Klage wird damit wohl obsolet. Eine andere vielversprechende Spur, die wir früh verfolgt haben, ist die zum ehemaligen libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi. Wir sind auf rund ein Dutzend Firmen gestoßen, für die sich offenkundig auch Libyens Fahnder interessieren. Über sie, so haben wir in einem Rechtshilfeersuchen gelesen, sollen Millionen an Staatsgeldern außer Landes geflossen sein, auch in versteckte Kassen eines engen Vertrauten Gaddafis, eines Mannes namens Ali Dabaiba. Anmerkung: Ali Dabaiba antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Kurz nachdem Muammar al-Gaddafi 1969 den libyschen König gestürzt hatte, wurde der gelernte Erdkundelehrer Ali Dabaiba Bürgermeister in der Hafenstadt Misrata. Schon bald gehörte Dabaiba zum engsten Kreis des Autokraten, zu den Gefährten des Führers, wie man die Clique in Libyen nannte. Die gigantische staatliche Auftragsbehörde, der er vorstand, erteilte über die Jahre Aufträge in Milliardenhöhe. Viele davon sollen, nach Ansicht libyscher Ermittler, an Firmen mit Verbindungen zur Dabaiba-Familie gegangen sein. Als sich Wirtschaftsprüfer die Aufträge genauer anschauten, stießen sie laut Medienberichten auf eine doppelte Buchführung. Ein Berater von Muammar al-Gaddafi erklärte libyschen Fahndern später, dass schon sehr früh Unstimmigkeiten bei ODAC aufgefallen seien, Die seien aber nicht genauer untersucht worden, weil Gaddafi selbst und seine Söhne in die Leitung der ODAC verwickelt waren. Anmerkung: Ali Dabaiba antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Soweit, so klar. Allerdings wechselte Dabaiba die Seite, als Gaddafis Ende nahte. Er finanzierte die libyschen Rebellen, stellte ihnen Millionen zur Verfügung, um seine Heimatstadt Misrata zu verteidigen. Über Nacht wurde aus dem Gaddafi-Anhänger Dabaiba der Rebellenfreund Dabaiba. Und das macht die Sache so kompliziert. In Libyen ist derzeit nämlich nicht klar, wer eigentlich die Macht hat. Der Islamische Staat, die in Tobruk ansässige gewählte Regierung oder die islamistische Gegenregierung, die sich in Tripolis festgesetzt hat? Und wo in dieser Gemengelage steht Dabaiba? Wer will ihn vor Gericht bringen? Wer genau das möglicherweise verhindern? Nach dem Sturz Gaddafis fror die neue Regierung das Vermögen von 240 ehemaligen Helfern des Autokraten ein, darunter auch das Ali Dabaibas. Zeitweise ließ Libyen Dabaiba sogar via Interpol suchen. Der Fahndungsaufruf verschwand aber genauso plötzlich von der Interpol-Seite, wie er dort erschienen war. Anmerkung: Ali Dabaiba antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Die Übergangsregierung setzte außerdem Ermittler auf sein mögliches Vermögen an. Sollten sie es finden, bekommen sie ein paar Prozent Finderlohn. Wir stehen vor mehr als einem Dutzend digitaler Ordner mit hunderten Dokumenten zu Briefkastenfirmen, die damit zu tun haben könnten, und fragen uns: Haben wir womöglich den entscheidenden Hinweis irgendwo in unseren Daten? In einer Stadt der westlichen Hemisphäre, genauer dürfen wir nicht werden, treffen wir jemanden, der uns vielleicht weiterhelfen kann. Der Informant muss anonym bleiben. Seine Familie lebt noch in Libyen, er selbst hat einen unverdächtigen Job im Ausland. Nur wenige Menschen wissen, dass er undercover dem Geld der Gaddafis und ihrer Verbündeten hinterherjagt. Jenen Leuten, die Libyen mit Gaddafis Segen ausgesaugt und ihre Beute im Ausland versteckt haben. Der Informant zeigt uns ein Diagramm auf einem DIN-A3-Blatt. Es ist ein Gewirr aus Kästchen und Pfeilen in dutzenden Farben. Jedes Kästchen stellt eine Firma dar. Insgesamt sind es mehr als 100. Jeder Pfeil symbolisiert eine Verbindung, einen Geldfluss oder eine Teilhaberschaft. Jede Farbe steht für ein Land, in dem die Firmen sitzen. Nur so viel: Es ist ein sehr buntes Bild. Irgendwo hier drin, erzählt der Informant, stecken Millionen, die eigentlich dem libyschen Volk gehören. Nur wo? Einige Firmen, die im Zentrum der Grafik stehen, haben wir in unseren Daten. Nach dem Gespräch mit dem Informanten gehen wir Ordner für Ordner durch. Wir suchen nach Gaddafi, seinen Kindern, seinen engen Verbündeten und nach Ali Dabaiba. Ohne Erfolg. Stattdessen stoßen wir bei Firmen, die die libyschen Ermittler Dabaiba zuschreiben, immer wieder auf den Namen Riad G. Britischer Staatsbürger, in Libyen zur Schule gegangen, in London studiert. Seine Facebook-Seite zeigt, dass er mit Ali Dabaibas Bruder befreundet ist. Anmerkung: Bis zum Redaktionsschluss dieses Buches reagierte Riad G. nicht auf eine Anfrage. Wir rufen unseren Informanten an, erzählen von Riad G. und bekommen eine klare Antwort. Wir glauben, dass Ali Dabaiba G. vorgeschickt hat. Riad G. soll eine Art Strohmann von Dabaiba sein. Allerdings, es ist nur ein Verdacht. Wir sprechen mit Interpol. Wir wollen wissen, warum Dabaiba erst gesucht wurde und weshalb sein Festnahmeersuchen, die sogenannte Red Notice, dann wieder aus dem Netz verschwunden ist. Die Antwort ist vage. Alle Fahndungsaufrufe seien angesichts der gegenwärtigen Situation, gemeint ist der Bürgerkrieg, blockiert worden. Die Information bleibt gesperrt, bis weitere Nachforschungen abgeschlossen sind. Dann kommt eine E-Mail von einem Informanten. Fahren Sie nach Genf, schreibt er. Dort sei Riad G. gerade. Jemand habe ihn dort in einer Schokolaterie gesehen, in der Rue de Rive, direkt am Genfer See. Der letzte Flug von München nach Genf ist allerdings schon weg. Wir sprechen mit einem Kollegen von der Schweizer Sonntagszeitung, der mit uns an dem Projekt arbeitet, erzählen ihm von dem Fall und er ist dabei. Schon am nächsten Morgen steht er vor dem Four Seasons. An der Rezeption weiß niemand was. Ein Riad G habe nicht eingebucht. Chocolatier Auer? Auch dort ist er nicht. Wo könnte er sein? Unser Kollege versucht es im Grand Hotel Kempinski an der Prachtmeile direkt am Genfer See. Hinter den verspiegelten Fassaden findet sich unter anderem die größte Suite Europas mit über 1000 Quadratmetern Wohnfläche und kugelsicheren Fenstern. Hier trifft sich zu dieser Jahreszeit der Geldadel vom Golf und aus dem Maghreb. Die Rezeptionistin hat einige Mühe, das Zimmer von Monsieur G. zu finden. Welches Zimmer meinen Sie denn? Auf seinen Namen laufen insgesamt 5 Zimmer. Der Mann ist mit der Großfamilie angereist und das womöglich nicht nur zu seinem Vergnügen. Der Kollege setzt alles auf eine Karte und ruft G. an. Die Nummer haben wir von einem Informanten bekommen. Eine zögerliche Stimme meldet sich am Telefon, arabischer Akzent, holpriges Englisch. Wer denn hier anrufe, will die Stimme wissen und vor allem, woher haben Sie diese Nummer? Und er könne jetzt nicht reden. Nach Stunden meldet sich G. schließlich ein zweites Mal am Telefon. Ein Treffen zögert er hinaus. Am darauffolgenden Tag habe er noch dringende Geschäfte, dann wolle er einen Familientag einlegen. Am Ende wird er sich nicht mehr melden, nicht mehr auf Anrufe reagieren. Er verlässt die Schweiz, ohne dass unser Kollege mit ihm länger sprechen kann. In unseren Daten sehen wir, dass einer Firma Riad G.'s zeitweise offenbar die Hälfte eines Hotels in den schottischen Highlands gehörte. In dieser Firma wiederum seien womöglich libysche Staatsgelder versteckt, schrieben libysche Fahnder vor einiger Zeit in einem Rechtshilfeersuch an die britischen und schottischen Behörden. Die Firma wird laut Handelsregister von 2 Männern geleitet, die, jetzt wird es interessant, beide 2008 millionenschwere Aufträge der ODAC bekommen haben. Jener ODAC, die Ali Dabaiba leitete. Anmerkung: Die beiden Geschäftsmänner äußerten sich bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine Anfrage zu dieser Angelegenheit. Auch die Betreiber des Hotels in den schottischen Highlands antworteten nicht. An dieser Stelle allerdings versanden unsere Spuren. Zwar finden wir heraus, dass gegen die beiden Geschäftsleute ermittelt wird, beide Männer befinden sich jedoch weiterhin auf freiem Fuß. Und ob Riad G. nun der Mittelsmann für Dabaiba ist? Wir können es schlicht nicht sagen. Die Daten geben es nicht her. Anmerkung: Riad G. und Ali Dabaiba reagierten bis zum Redaktionsschluss nicht auf eine entsprechende Anfrage. Die Fälle Gaddafi und Kirchner sind nicht die einzigen Fälle dieser Art. Immer wieder legen wir Firmen weg, bei denen zwar dieser oder jener Verdacht nahe liegt, wir womöglich auch allerlei Indizien finden, aber eben nicht genug. Sehr wahrscheinlich verbergen sich in den Ordnern direkt vor unserer Nase noch eine Menge Spuren, die am Ende zu spektakulären Namen führen würden. Wir werden sie aber nicht finden, weil ihre Berater vorsichtig genug waren, Mossack Fonseca keine Namen zu nennen. Es ist frustrierend. Glücklicherweise ist der Frust aber nicht das prägende Gefühl dieser Recherche. Denn wir haben zwar keinen Beweis dafür, dass Christina Kirchner oder Nestor Kirchner mit einer der 123 Nevada-Firmen zu tun haben, dafür werden wir über ihren Nachfolger im Amt berichten können. Anfang Dezember 2015 schreibt uns Marina Walker vom ICIJ, dass unsere Kollegen von der argentinischen Zeitung La Nación den gerade erst in der Stichwahl zum Präsidenten gewählten Mauricio Macri in unseren Daten gefunden haben. Der konservative Unternehmer hat sein Amt noch nicht einmal angetreten und schon schreiben wir ihn auf unsere Liste im War Room. In unseren Daten sehen wir, dass Macri zusammen mit 2 anderen ihm nahestehenden Personen 1998 eine Firma auf den Bahamas gründen ließ. Ihr Name: Flag Trading. Macri war damals Präsident des brasilianischen Fußballclubs Boca Juniors und ein wohlhabender Mann. 2007 wurde er schließlich zum Bürgermeister von Buenos Aires gewählt. Nun ist es so, dass die Flag Trading laut den MOSFON-Daten erst 2008 deaktiviert wurde. In den Firmenunterlagen finden sich jedoch nur Dokumente, die belegen, dass Macri einer der Direktoren des Unternehmens war. Das Feld Anteilseigner ist in sämtlichen uns vorliegenden Dokumenten leer. Bevor die Firma 2008 von den Behörden der Bahamas geschlossen wurde, hatte Mosfon etliche Male nach den Anteilsverhältnissen gefragt, jedoch ohne die Informationen zu bekommen. Als Macri 2007 Bürgermeister von Buenos Aires wurde, musste er seine Bankkonten sowie etwaige Firmenanteile offenlegen. Von einer Bahamas-Firma schrieb er in der Erklärung, die ein argentinischer Kollege einsehen konnte, nichts. Eine falsche Angabe kann, laut argentinischem Strafgesetzbuch, mit bis zu 6 Jahren Haft bestraft werden. Mit unseren Recherchen konfrontiert, erklärte ein Sprecher des Präsidenten, dass Macri gelegentlich Direktor der Firma Flag Trading war. Die Firma sei Teil des Familienunternehmens der Macris. In der Tat habe er die Flag Trading nicht deklariert. Dies liege aber daran, dass er nie Teilhaber gewesen sei.